zum zum baba eh. Zum zum zum zum zum baba eh. Pájaro lindo de la madruga. Pájaro lindo de la madruga. Pajarito volandero, pajarito.